SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Heute Dr. Jean Faider zu seinem Buch Mordshunger. Wer profitiert vom Elend der armen Länder? Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Wir könnten uns ja zufrieden zurücklehnen, denn es geht uns ja vergleichsweise gut. Aber die Probleme der Ärmeren, die holen auch die Wohlhabenden ein. Diese Wohlhabenden verschanzen sich dann in bewachten Wohngebieten oder in der Festung Europa, was übrigens auch viel Geld kostet. Dass Millionen Menschen verhungern, das hat viele Gründe. Kriege und Bürgerkriege sind sicher ein wichtiger Faktor, aber auch die Wirtschafts- und Landwirtschaftspolitik hat fundamentale Bedeutung. Macht zum Beispiel die Fixierung auf den Export viele Länder abhängig? Treiben Institutionen wie der Internationale Währungsfonds die ärmeren Länder in eine falsche Politik und damit in eine Sackgasse? Herr Dr. Faider, Sie kommen aus dem benachbarten Luxemburg und Sie sind Jurist. Sie haben als Diplomat für das Außenministerium gearbeitet, in Brüssel, in New York, in Genf. Wie sind Sie denn eigentlich auf das Thema Hunger gestoßen? Guten Morgen. Ich bin schon ziemlich früh in meinem Leben auf das Thema Hunger gestoßen. Und das hat schon mit meiner Kindheit begonnen. Meine Eltern, die sind verheiratet im Mai 1945. Im selben Monat, als der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen ist. Und die haben dort ein Gruppenfoto gemacht von allen Hochzeitsgästen. Ein Foto, das meine Eltern mir regelmäßig gezeigt und erklärt haben. Und dabei haben sie einen Mann gezeigt in der hinteren Mitte dieses Bildes und der war unheimlich ausgemagert. Mein Vater sagte immer, der wäre noch Haut und Knochen. Und das war ein Priester. Und erklärte mir mein Vater, der kam eben aus einem Konzentrationslager. Dachau wahrscheinlich. Und dann habe ich in den nächsten Jahren immer wieder mitgekriegt, Zweiter Weltkrieg, Konzentrationslager. Und für diese Tage haben wir auch wieder diese Befreiung von Auschwitz-Birkenau erlebt. Nie wieder. Und dieses Bild von diesen Menschen und dieses Slogan, nie wieder, ist in meinen Kopf eingedrungen, sehr, sehr früh. Und ich habe mir gesagt, wir dürfen nie mehr zulassen, dass Leute auf unserem Planeten an Hunger zu leiden haben. Nun hat aber inzwischen 1 Milliarde Menschen natürlich unter Hunger zu leiden. Heute haben wir immer noch die Tatsache, dass 1 Milliarde Leute jeden Tag nicht genügend zu essen haben und jeden Tag sterben etwa 25.000 Kinder an Hunger. Das ist eine unzumutbare Realität, die mich unheimlich stört und die mich wütend macht. Und ich glaube, wir müssen uns dagegen auflehnen und sehen, was wir dagegen tun können. Wenn Sie wollen, ich kann Ihnen noch einige andere Daten angeben über die Reise, die ich gemacht habe in meinem Leben, um auf das Thema Hunger zu stoßen. Ich habe in jugendlichen Jahren nach meinem Uni-Studium mich dann in Jugendclubs und in Nichtregierungsorganisationen betätigt, die sich mit diesem Hungerproblem abgegeben haben. Wir haben Dossiers Ende der 70er Jahre schon zusammengestellt, um dieses Problem da aufzudeuten und darzustellen. Und dann ist es weitergegangen in meiner Karriere als Diplomat. Da hatte ich die Möglichkeit gehabt, 1998 in Luxemburg in unserem Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit die Direktion zu übernehmen für Entwicklungszusammenarbeit. Und dort bin ich dann auf die Tatsache gestoßen, dass die große Mehrheit der sehr armen Leute auf unserem Planeten und die große Mehrheit derjenigen, die an Hunger leiden, Leute vom Lande sind, Kleinbauern sind, Landlose. Und da habe ich sofort die Schlussfolgerung gezogen, wenn wir etwas tun wollen in Sachen Entwicklungszusammenarbeit, können wir diese Leute nicht einfach links liegen lassen. Wir müssen etwas dagegen tun. 2003 hatte ich dann die Gelegenheit, nach Cancun zu reisen. In Cancun gab es eine Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation innerhalb der sogenannten Doha-Runde. Und als mir erklärt worden ist, diese Doha-Runde soll eine Runde werden für Entwicklung, hatte ich als Direktor für Entwicklungszusammenarbeit mir gesagt, naja, das ist wichtig, da musst du hingehen. Und da habe ich mich ein bisschen vorbereitet und da habe ich herausgefunden, wie grotesk eigentlich die Welthandelsordnung besteht, wie die aussieht. Nämlich die darin besteht, dass die reichen Länder, Amerikaner, Europäer, ihre Märkte für Nahrungsprodukte immer noch sehr stark schützen, während die Märkte der Entwicklungsländer weit geöffnet worden sind. Also über die Politik der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds und so weiter. Das heißt, man treibt eigentlich ein doppeltes Spiel. Man schützt Genau. die eigene Landwirtschaft durch Importzölle, die in Ja. Europa zum Beispiel höher sind als bei den armen Ländern. Genau. Und gleichzeitig subventioniert man auch die eigenen Bauern, wodurch man ja auch den Wettbewerb verzerrt, Genau. hat aber dann große Sprüche über Freihandel und so und Genau. freie Märkte. Ja. Das ist mir dann aufgefallen, hat mich unheimlich gestört. Ich bin dann 2005 nach Genf gekommen. Und in Genf bin ich ungefähr 2008 auf eine Zeitschrift gestoßen über den Fall Haiti. Und dort ist mir erklärt worden, dass die Zölle an einem Lande von Haiti von 50 auf 3% heruntergebracht worden sind. Auch innerhalb der sogenannten Anpassungsprogramme der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds. Und dass damit die Kleinproduzenten von Reis in Haiti in große Bedrängnis geraten sind. Wenn man bedenkt, dass vor ungefähr 30 Jahren sämtlicher Reis in Haiti, also ein wichtiges Produkt dort, von den lokalen Reisproduzenten produziert worden sind und dass heute 90% von diesem Reis importiert werden aus Amerika mit subventionierten, mit Dumpingspreisen, zeigt das, welche Unordnung da in diesem internationalen Handel besteht. Das werden wir noch genauer erläutern. Es ist im Blog, also in unserem Internetdiskussionsforum, schon ein Eintrag eingegangen von Hans-Alexander Roland. Er weist auf einen Faktor hin, der natürlich auch nicht unbedeutend ist, nämlich die Überbevölkerung. Ich meine, diese große Zahl der Menschen, die es heute gibt, die wollen ja verständlicherweise dann auch noch auf unserem Konsumniveau leben. Aber das gibt natürlich bei endlichen Ressourcen ein Problem. Sind die überhaupt lösbar, diese Probleme? Ja, ich glaube, es wäre nicht gut, wenn die Südländer sich bemühen würden, auf das Konsum- und Produktionsniveau von unseren westlichen Ländern vorzubrechen. Denn die Ressourcen sind nicht unendlich. Wir leben schon selbst über unsere Verhältnisse. Unser Produktions- und Konsumniveau kann nicht verallgemeinert werden. Dazu bräuchten wir drei, vier Planeten mehr. Die haben wir also nicht. Und wir sind im Begriffe, mehr und mehr das Klima zu zerstören. Alle Berichte von der UNO, die wir erhalten über die letzten Wochen und Monate, zeigen uns, dass das Worst-Case-Szenario im Begriffe ist einzutreten, nämlich dass mit der weiteren Steigerung der CO2-Ausstoßes die Welttemperatur wahrscheinlich eher bei 4% liegt und nicht bei 2%, bei Also die Steigerung die der Welt. Steigerung, Ja. wo wir das limitieren wollten. Das ist also ein sehr, sehr extrem gravierendes Problem. Und ich glaube, wir müssen von unserem hohen Produktions- und Konsumniveau wegkommen. Wir müssen da heruntersteigen. Und wir müssen unter anderem ein wichtiges Prinzip in unsere Lebensgewohnheiten hineinnehmen, nämlich das Prinzip von dem lokal und regional produzieren und konsumieren. Und das kann sich allgemein anwenden, das wendet sich auch an auf die Landwirtschaft. Und ich kann vielleicht auf dieses Thema spezieller noch bitte zurückkommen. Auf jeden Fall. Wir sprechen heute auf SR2 Kulturradio in Frage an den Autor mit Dr. Jean Faider zu seinem Buch Mordshunger, erschienen im Westend Verlag. Sie können sich wie immer mit Fragen an den Autor an der Sendung beteiligen. Sie rufen bitte hier in Saarbrücken an. Die Vorwahl ist 0681, dann 65 100. Saarbrücken 65 100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie auch eine Mail schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern @sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf. Ich habe zwei Fragen an den Autor zu meiner ersten Frage. Ich habe den Eindruck, dass über große Lebensmittelkonzerne wie Monsanto in den Medien kaum berichtet wird. Gehört es zur Philosophie dieser Unternehmen, dass sie eher im Hintergrund agieren? Und zu meiner zweiten Frage, wie steht der Autor zu TTIP im Hinblick auf das Thema seines Buches? Ja, die erste Frage habe ich nicht jetzt genau mitbekommen. Es ging um Konzerne wie Ja, Monsanto, das genau. kommt ja in Ihrem Buch Ja, vor, die sich so gern ein bisschen ja, im Dunkeln ja. halten. Ja, ich habe das Thema Monsanto in meinem Buche aufgegriffen, in dem Kapitel über die Biotechnologien. Und ich habe dort aufgezeigt, wie gefährlich es ist, dass sich diese Konzerne immer vergrößern und dass sie sich zweitens immer stärker konzentrieren. Wir haben es mit dem Problem zu tun, im Saatgutbereich zum Beispiel, dass über 50% des Saatgutes weltweit vermarktet werden von nur drei Großunternehmen: Monsanto, DuPont Pionier und Syngenta. Und das ist eine sehr gefährliche Entwicklung, die auch die Biodiversität auf unserem Planeten mehr und mehr bedroht. Sie schreiben in dem Buch ja irgendwo, dass es in Indien, ich glaube, 100.000 Reissorten natürlich gab und jetzt natürlich werden die alle vernichtet. Ja, dort werden die Kleinbauern dazu angehalten, ihre Ernten zu verbessern. Und man sagt denen, wenn sie unser OGM-Saatgut da gebrauchen, dann können sie das erreichen. Und die Bauern gehen dann hin, müssen dann irgendwie einen Kredit aufnehmen, um dieses Saatgut zu kaufen. Und dann stellt sich heraus, dass bei der Ernte dieses Resultat gar nicht vorliegt. Und die sind dann auch nicht in der Lage, die Kredite zurückzuzahlen. Und die sind dann sehr verzweifelt und sehr, sehr viele von ihnen begehen da Selbstmord. Da sind innerhalb von 8 Jahren 150.000 Kleinbauern, die Selbstmord begangen haben. Das ist ja für mich ganz interessant. Es gab ja früher diese riesigen Diskussionen, wo zu Recht wohl bemerkt gesagt wurde, die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft in Russland oder in der DDR sei schlecht gewesen. Man habe da Kleinbauern enteignet. Aber genau das läuft auf der ganzen Welt. Sie schreiben in Mexiko, glaube ich, dass 2 Millionen Kleinbauern durch das Freihandelsabkommen mit den USA übrigens ihren Arbeitsplatz praktisch verloren haben. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Das NAFTA-Abkommen, das 1994 zwischen Amerika, Kanada und Mexiko in Kraft getreten ist und das den Nordamerikanern erlaubt hat, ihren Mais zu Dumpingspreisen auf die Märkte in Mexiko zu bringen. Und das hat doch 2 Millionen Kleinbauern die Existenz gekostet. Und die fallen dann in eine große Perspektivlosigkeit und die dann mit ihren Familien versuchen, irgendwie wegzukommen aus Mexiko und dann auf ihre eigenen Risiken nach Nordamerika zu kommen. Und in Nordamerika hat das dann auch wieder Auswirkungen. Wenn sie nämlich ankommen, ist das dort ein riesiger Arbeitsmarkt, den sie stellen. Das führt zu Dumpinglöhnen. Das heißt, den Amerikanern, den Kleinen jedenfalls, geht es dann auch wieder schlechter. Die schimpfen dann auf die Immigranten, statt auf die zu schimpfen, die Immigranten dorthin gezwungen haben. Und die andere Gefahr dabei ist, dass wo kleine Kleinbauern nicht mehr bestehen können, geht die Wirtschaft lokal, regional auch zugrunde. Und wenn die Wirtschaft doch zugrunde gehen, Klein- und Mittelbetriebe nicht mehr mithalten können, dann gehen die Jugendlichen weg, die Frauen, die bleiben und das soziale Netz wird dort auch dann mit zerstört. Und der Grund wird auch gelegt zu einer Verrottung der Gesellschaft, zu einer immer größer werdenden Gewalt in der Gesellschaft und zu einer Entwicklung der Drogenbande in Mexiko, die ja unheimliche Ausmaße angenommen hat. All das hat viel zu tun mit diesen neoliberalen Freihandelsabkommen, die da abgeschlossen worden sind. Sie schreiben irgendwo in Ihrem Buch, dass dieses System den Staat zerrüttet und damit Bürgerkriege provoziert. Ja. Und genau das erleben wir ja wirklich reichlich, wenn man sich die Landkarte anguckt. Ja, natürlich. Durch diese Freihandelsabkommen besteht die erste Konsequenz darin, dass, wenn Sie die Zölle runternehmen, der Staat immer weniger Einkommen hat. Zölle in den Entwicklungsländern ist eines der Haupteinkommen dieser Staaten. Wenn sie diese Einkommen zurücknehmen, haben die Staaten immer weniger Möglichkeiten, ihre Gesundheitssysteme, Erziehungssysteme, Entwicklungssysteme aufrechtzuerhalten. Und die haben immer weniger Möglichkeit, irgendwie ihre Gesellschaft da aufzurichten. Und das ist dann verbunden mit vielen anderen Entwicklungen von Gewalt, von Terror und von Zerstörung der Gesellschaften. Alexander Thomas St. Ingbert hat eine Mail geschickt, er verweist auf Papst Franziskus, der habe es auf den Punkt gebracht mit den Worten, dieses System tötet. Zeigen seine Worte Wirkung? Gibt es ein Umdenken? Ich bin nicht der Überzeugung, dass es ein Umdenken gibt bei den Regierungen und bei all diesen Konzernen, die immer eine größere Rolle in der Weltwirtschaft spielen. Wo es ein Umdenken gibt, das ist auf der Basis, die darin besteht, dass sich die betroffenen Kleinbauern zum Beispiel im Süden immer mehr und mehr, immer stärker organisieren. Sie haben heute in vielen Teilen von Afrika regionale Bauernorganisationen, nationale Bauernorganisationen, die es vor 15 Jahren nicht gegeben hat. Es gibt heute Weltorganisationen von Kleinbauern, wie zum Beispiel der Via Campesina. Eine Föderation, die heute über 200 Millionen Kleinbauern, Frauenorganisationen, Einheimischen, Fischerorganisationen zusammenbringt und sehr gut organisiert ist, vernetzt ist weltweit und im Begriffe ist, da mehr und mehr aufzuzeigen, wie groß der Schaden ist, die diese Weltwirtschaft, neoliberale Weltwirtschaft da produziert Und die haben auch jetzt Zugang bekommen, mehr und mehr bei verschiedenen Weltorganisationen wie der FAO in Rom, wo sie immer mehr und mehr da auch mit diskutieren können. Da kommt ein gewisses Gegengewicht. Es gibt auch andere Gegengewichte, die bei uns entstehen, glaube ich, in Europa und die viel zu tun haben mit einer gesunden Ernährung. Und wo es mehr und mehr Leute gibt, die sagen, wir müssen aufpassen, was auf unseren Teller kommt. Wir haben es satt, Nahrungsmittel zu essen, die mit Pestiziden produziert worden sind. Wir wollen eine organische Landwirtschaft, wir wollen organische Nahrungsmittel, gesunde Nahrungsmittel. Und wir wollen uns auch organisieren, damit wir regional, lokal dementsprechend Märkte organisieren können. Und dann haben sie eine ganze Reihe von Bewegungen, die sich europaweit und weltweit in Bewegung setzen, Slow-Food-Bewegungen, Transition-Town-Bewegungen. In Frankreich haben sie zum Beispiel eine andere, sehr interessante Bewegung, die heißt AMAP. Und AMAP steht für Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Das ist ein Netz. Also eine Gesellschaft für die Aufrechterhaltung der bäuerlichen Landwirtschaft. Wo die Produzenten mit Konsumenten zusammenkommen und wo die Konsumenten direkt vom Produzenten ihre Produkte bestellen. Und bereit sind, dem Produzenten einen gerechten Preis zu zahlen, damit die Bauern, die bäuerliche Landwirtschaft in Frankreich auch eine Zukunft behält. Und diese Art von System gibt es in vielen Ländern. Es gibt die auch in Amerika, Community-Based Agriculture. Die gibt es auch in Japan, Tekei, die ist von dort auch ausgegangen. Das ist auch eine andere, sehr, sehr interessante Bewegung, die da im Gange ist. Es ist für mich ganz interessant, Ihnen zuzuhören, denn Sie sind, ich habe das ja am Anfang schon gesagt, lange, lange Jahre Diplomat im Dienste der Luxemburger Regierung gewesen und Sie vertreten hier doch sehr kritische Positionen. Inwieweit ist denn das überhaupt in Übereinstimmung mit der Politik der Regierung in Luxemburg? Ja, ich glaube, wenn man mir einen Posten anvertraut von Entwicklungszusammenarbeit in Luxemburg, dann bin ich darauf aus, dass ich damit auch Resultate kriege. Und diese Resultate kriege ich nur, wenn ich da aufbauen kann auf eine wahrheitsgemäße Klarstellung von den Realitäten. Und das habe ich regelmäßig getan. Und das habe ich dann auch getan, als ich dann 2005 nach Genf geschickt worden ist zu den internationalen Organisationen, auch der Handelsorganisation, wo ich mich da weiter bemüht habe zu sehen, was kann effektiv der Entwicklung dienen. Und ich bin dann sehr schnell zur Schlussfolgerung gekommen, dass die neoliberale Handelsordnung das genau nicht tut. Und ich habe das Beispiel Haiti, von dem ich eben gesprochen habe, dort in verschiedenen Gremien, der Menschenrechtsorganisation, dem Rat für soziale und wirtschaftliche Entwicklung, auch bei der Handelsorganisation, habe ich das Beispiel Haiti immer wieder vorgebracht. Und die Leute waren doch immer sehr überrascht. Und es gibt ja noch sehr viele andere Beispiele in Ihrem Buch, zum Beispiel Ghana und viele andere Länder, die eigentlich die eigene Landwirtschaft ruiniert haben, indem sie den Ratschlägen der Welthandelsorganisation und so weiter gefolgt sind. Nur die entscheidende Frage ist jetzt natürlich, ist die WHO dumm? Entschuldigung, die Welthandelsorganisation, die heißt ja gar nicht WHO. Ist die dumm oder handelt sie im Interesse einiger großer Agrarkonzerne, für die das Ganze nämlich dann durchaus Sinn macht? Ich glaube, das ist eine Organisation, die von der Geschichte her von den Mächtigen dieser Welt aufgebaut worden ist. Von den Amerikanern, von den Europäern und von den Japanern. Und die haben dort immer eine sehr starke Hand behalten, um zu sehen, dass ihre Interessen da wirklich gut organisiert geblieben sind. Und das ist bis heute der Fall. Ob schon da immer mehr und mehr Gegengewichte entstehen über Länder wie Brasilien, Indien, China, auch Entwicklungsländer. Aber da ist sehr, sehr viel geschehen, was irgendwie gar nicht in die Richtung geht von einer wirklichen Entwicklung, wie es die armen Länder, wie es die Entwicklungsländer wirklich brauchen. Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor. Meiner Ansicht nach müsste kein Mensch hungern. Wenn ich mir zum Beispiel ansehe, wie viel von den Supermärkten, Einkaufszentren und so weiter pro Tag weggeworfen wird und auch von den privaten Haushalten, dann müsste das überhaupt nicht sein. Und meine Frage ist, gibt es überhaupt keine Möglichkeit, durch die Legislative zu ändern? Ja, es gibt natürlich sehr viele schändliche Realitäten. Es gibt unheimlich viel, ein sehr hoher Prozent, ich glaube, es sind 30-40% von den Nahrungsmitteln bei uns, die einfach weggeworfen werden. Und das ist wirklich ein krasser Missstand, gegen den wir uns auflehnen können. Es gibt auch andere Missstände. Es gibt zum Beispiel den Missstand, der darin besteht, dass wir genügend Getreide produzieren auf unserem Planeten, um alle Leuten genügend Nahrung zukommen zu lassen. Dieses Getreide würde sogar genügen, um 3-4 Milliarden Menschen mehr zu ernähren. Das Problem besteht darin, dass 30-40% dieser Getreideproduktion gebraucht werden, um unser Vieh zu füttern. Also Priorität für das Vieh und nicht für die Menschen. Und dann werden noch 30-40% gebraucht, und nicht um Nahrung zu produzieren, sondern um Sprit zu produzieren für unsere Autos über diese Agrospritproduktion, die immer mehr Gewicht genommen hat die letzten Jahre. Und wo immer mehr und mehr Nahrungsmittel wie Mais, Getreide, Kolza und so weiter gebraucht werden, um dieses Sprit zu produzieren und nicht mehr um Nahrung für Menschen bereitzustellen. Es ist ja ganz interessant, wie wir mit unseren Werten und der Moral umgehen. Zum Beispiel sprechen wir in Deutschland, aber auch in anderen Ländern so gern über die Menschenrechte. Jetzt nehmen wir das mal ganz konkret. China ist ein Land, wo die Menschenrechtspolitik immer wieder kritisiert wird. Indien ist ein Land, wo die Menschenrechtspolitik gelobt wird und wo die Demokratie gelobt wird. Aber ich lerne in Ihrem Buch, China ist eines der wenigen Länder, das bei der Armutsbekämpfung wirklich weit, weit vorangekommen ist, das den Analphabetismus abgeschafft hat, während in Indien 200 Millionen unterernährt sind. Es gibt dort viele Analphabeten. Ja, wie ist denn das jetzt mit den Menschenrechten? Sind die jetzt in Indien besser oder in China? Ich glaube, es war für mich sehr wichtig festzustellen, wie das in China genau aussieht. China ist ein Land mit einer Bevölkerung von 1.300.000.000 Einwohnern. Das sind rund 20% der Weltbevölkerung. Allerdings verfügt China nur über 9% des bebaubaren Bodens. Die Durchschnittsfläche eines Kleinbauern in China beträgt 1 Hektar. Und dennoch hat China es verstanden, über die Jahrzehnte immer genügend Nahrungsmittel selbst zu produzieren, um seine sehr, sehr große Bevölkerung selbst zu ernähren. Und die haben das fertiggebracht, indem sie eine Vielfalt von Produkten angebaut haben. Früchte, Gemüse, Getreide, auch ein bisschen Vieh und so weiter. Sie haben auch viel sich auf Irrigation bezogen und so weiter. Also Bewässerung. Bewässerung. Und was auch sehr wichtig ist beim Fall China, ist zu wissen, dass in China in den 80er Jahren, wie später auch in Japan, Südkorea, Mao eine sehr ehrgeizige Landreform durchgeführt hat. Und dort sind 30-40% der Böden der Großgrundbesitzer den Kleinbauern zuerteilt geworden. Und diese Agrarreform war eine sehr, sehr wichtige Reform, die es erlaubt hat, China und später auch den anderen Ländern, wo eine ähnliche Agrarreform stattgefunden hat, eine equilibrierte Entwicklung für Wirtschaft, für Industrie und für Landwirtschaft durchzuführen, wobei auch immer festzustellen ist, dass der Staat immer dabei eine sehr wichtige Rolle gespielt hat und dass alle diese Staaten, China, Südkorea, Taiwan, in den 50er Jahren, auch 60er Jahren, ihre Märkte sehr stark geschützt haben. Und das ist ein Entwicklungsmodell, das mit Erfolg gekrönt worden ist. Das heißt, und das ist genau das Modell, was wir später den meisten Entwicklungsländern da verboten. Von denen völlig abgeraten haben. Ja, das ist doch ganz interessant. Also wir raten denen ab, das zu tun, was wir mit Erfolg getan haben. Ja, was einige wenige in Ostasien gemacht haben. Hören wir noch einen Anruf. Wenn ich die immer länger werdende Schlange hier an der Tafel sehe, dann weiß ich, dass bittere Armut längst auch bei uns angekommen ist, trotz Sozialstaat oder was davon noch übrig geblieben ist. Nicht nur in Westeuropa, sondern auch global gesehen werden viele Reiche immer reicher, gleichzeitig Arme immer ärmer. Die kapitalistischen Wirtschaftssysteme sind doch so angelegt, dass es ohne Armut gar keinen Reichtum geben kann. Wie kann für mehr Verteilungsgerechtigkeit gesorgt werden? Ich glaube, da sind die Staaten gefördert. Ich glaube, die Staaten, die haben dafür zu sorgen, dass alle Bürger da Anteil haben am nationalen Wohlstand. Und ich glaube, unsere Regierungen, die haben auch eine Verpflichtung gegenüber den Entwicklungsländern. Wir können nicht alleine auf unserem Reichtum da weiterarbeiten. Die Leute im Süden, die werden nicht bei ihrer Armut sitzen bleiben. Wir sehen schon heute, was alles in Lampedusa passiert. Und das wird noch viel, viel stärker sich entwickeln, wenn da nicht eine Änderung vorgenommen wird und wenn wir nicht in eine andere Richtung verstehen werden, in der Zukunft zu gehen. Sie haben das ja eben schon angedeutet am Beispiel China, wo es eine Landreform gab. Nun gab es auf der Welt nur ganz wenige Länder, wo eine Landreform durchgeführt wurde, weil das eben riesige Widerstände gibt, bis hin zu bewaffnetem Widerstand der Latifundien, also der Großgrundbesitzer. Und was aber ganz interessant ist und was die wenigsten Leute glauben, obwohl es in dieser Sendung auch schon von mehreren Leuten gesagt wurde, ist, dass eine ökologische, kleine, relativ kleine Landwirtschaft produktiver ist als diese riesigen Anlagen mit Monokulturen. Ja, ich glaube, es gibt eine Reihe von sehr, sehr guten UNO-Berichten, die die Lage von der Landwirtschaft da untersucht haben, auch in Hinsicht des Hungerproblems. Was muss geschehen, um das Hungerproblem da irgendwie wirkungsvoll anzugehen? Und die Resultate all dieser Berichte, die sagen, wir können nicht weiter arbeiten mit der konventionellen industrialisierten Landwirtschaft. Die schadet zu sehr dem Klima, die zerstört die Boden, die zerstört die Biodiversität. Wir haben auch immer weniger gute Resultate mit dieser Art zu produzieren. Wir müssen umsteigen auf eine umweltfreundliche, das heißt organische, biologische, agroökologische Landwirtschaft. Und das ist auch eine Landwirtschaft, zeigen diese Berichte, die bessere Resultate bringt. Und ich habe das auch in verschiedenen Ländern mir mit eigenen Augen ansehen können. Und es ist also dringend, dass wir diesen Übergang zu einer umweltfreundlichen Landwirtschaft schaffen. Und das ist eine große Herausforderung auch für uns Europäer. Wir haben es ein bisschen vernachlässigt vor 2 Jahren, als wir unsere gemeinsame Agrarpolitik reformiert haben, diesen Übergang stärker zu bewältigen. Und das bleibt noch eine große Herausforderung für die Zukunft und für alle Bürger, Konsumenten, die uns betroffen fühlen von diesem Problem, müssen da mitmachen, um da irgendwie in Brüssel über das Europaparlament die richtige Neuausrichtung dieser gemeinschaftlichen Agrarpolitik zu gewährleisten. SR2 Kulturradio, Dr. Jean Faider über sein Buch Mordshunger. Was heißt es denn heutzutage Hunger und Durst, wenn ich mal da überlege, wie es aussieht? XXL-Portionen gibt es zuhauf und dann gibt es noch Leute, die sich einfach Eis über den Kopf schütten und meinen, das sei für eine gute Sache. Gerade auch in der Zeit, in der viele Leute, nicht nur in der dritten Welt, Durst haben, verdursten sogar. Sollte man nicht mal darüber nachdenken? Also wenn Sie das Problem des Wassers ansprechen, des Trinkwassers, das ist auch ein sehr großes Weltproblem. Das Trinkwasser ist immer weniger vorhanden. Es gibt immer mehr Flüsse und Seen, die einfach vertrocknen. Man muss auch da sehen, dass es die Landwirtschaft ist, die ein sehr großer Konsument von Trinkwasser ist. Im Süden werden 80% des Trinkwassers von der Landwirtschaft benutzt. Bei uns sind es 40%. Und ich glaube, dort ist ein sehr großes Umdenken notwendig. Wir müssen spärlicher mit diesem Trinkwasser umgehen, mit dem Wasser. Und wir müssen auch sehen, dass wir die Art und Weise zu produzieren, sehr oft mit großen Bewässerungsmethoden, dass wir von denen abkommen und auch spärlichere Methoden da umsetzen können. Also sparsamere Methoden, das heißt ja auch sich anders ernähren. Denn ich lese in Ihrem Buch, dass für 1 Kilogramm Rindfleisch insgesamt 15.000 Liter Wasser nötig sind, natürlich auch um die Getreide erstmal zu produzieren und die Rinder dann zu ernähren und zu tränken und so weiter. Ja, genau, das ist ein anderes Problem, dass wir von unseren Konsumgewohnheiten, um immer so viel und mehr Fleisch zu essen, auch wegkommen. Zuerst gibt es eine sehr große Vergeudung von Kalorien, wenn man bedenkt, dass für 1 Kilogramm Rindfleisch 7 Kilogramm pflanzliche Kalorien gebraucht werden. Und wie Sie eben gesagt haben, dazu kommen 15.000 Liter Wasser. Wohingegen für 1 Kilogramm Weizen brauchen Sie nur weniger als 2.000 Liter Wasser. Also das ist eine sehr große Vergeudung. Und die Vergeudung geht sogar noch weiter, wenn man bedenkt, dass für unser Fleischkonsum wir mehr und mehr Flächen gebrauchen in Entwicklungsländern. Das darin besteht, dass wir für unser Viehfutter Soja und Sojaschrott importieren müssen. Aus Flächen aus Lateinamerika, Brasilien, Argentinien, wo dann immer mehr und mehr Regenwald abgerodet wird, wo dann große Flächen, Wiesen da umgewandelt werden in Flächen, um da irgendwie Soja zu produzieren. Das ist verbunden mit sehr viel CO2-Ausstoßen. Und das ist auch verbunden mit sehr großen, mit einem sehr großen Aufbau von Monokulturen. Sehr schädlich für die Umwelt, für die Bodendiversität, für die Bodenqualität und so weiter. Wir müssen wegkommen von diesem sehr hohen Fleischkonsum, ist auch ein sehr wichtiger Rat von allen großen internationalen Organisationen. Und ich glaube, das ist ein Weg, den wir gehen müssen. Es gibt zum Beispiel Städte wie Bremen, die haben einen Tag in der Woche, ich glaube, es ist der Donnerstag, ausgerufen als fleischlosen Tag. Die Stadt Genf in Belgien ist der Vorreiter gewesen. Eine Reihe von Städten sind da nachgezogen. Und ich glaube, es wäre an der Zeit, dass das mehr und mehr Städte da mitmachen könnten. Ja, Herr Albers, ich höre schon häufig Ihre Sendungen. Ich höre auch häufig, dass Sie über derartige Probleme sprechen. Hunger, Umweltzerstörung, Nahrungsmittelverschwendung. Meine Frage ist, was tun die Autoren und auch Sie als Moderator über diese Sendung hinaus, dass diesen Bestrebungen und Entwicklungen entgegengewirkt wird? Ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Ich gebe das eigentlich lieber an den Autor weiter, weil die Sendung ja nicht Fragen an den Moderator heißt. Also ja, ich lebe aber relativ bescheiden. Ja, was tue ich? Ja, ich habe mich mit diesem Buch beschäftigt. Ich habe auch dafür gesorgt, dass es nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Französisch erschienen ist, La Fintu. Und wir sind auch im Begriff, meine Frau und ich, das auf Spanisch zu übersetzen. Das ist eine Sache. Wir geben auch dazu sehr viele Konferenzen. Bin auch hier im Saarland letztes Jahr einmal eingeladen gewesen. Und da gebe auch viele Konferenzen in Luxemburg, in Frankreich, Belgien und so weiter. Das ist eine Sache. Und dann zweitens, seitdem ich meinen diplomatischen Dienst beendet habe, habe ich eine Mitarbeit begonnen in Luxemburg mit verschiedenen Nichtregierungsorganisationen, die ich immer gekannt habe, die sich mit Entwicklung Zusammenarbeit abgeben. Ich bin auch Mitarbeiter von verschiedenen Bürgerinitiativen in Luxemburg, die auch dieses Thema abgeben. Wir haben zum Beispiel eine Plattform von Entwicklungsorganisationen und Umweltorganisationen, die eine Bestandsaufnahme vorgenommen haben von der Landwirtschaft in Luxemburg und ihrer Schädlichkeit mit Vorschlägen, was da zu tun ist. Und zweitens auch aufzuzeigen, wie schädlich die gemeinsame Agrarpolitik für die Kleinbauern im Süden ist und auch wie die Finanzmärkte da sehr großen Schaden anrichten. Und dazu auch haben wir Vorschläge. Ich bin in dieser Bürgerinitiative beschäftigt und wir arbeiten daran weiter und sehen uns regelmäßig mit Regierungsvertretern und so weiter, um diese Ideen da auch dann weiterzubringen. Und dann arbeite ich auch zusammen mit verschiedenen Organisationen im Ausland. Wir sehen uns regelmäßig mit Vertretern von Bauernvereinigungen, zum Beispiel in Afrika. Und dazu muss ich sagen, dass diese Vereinigungen in Afrika, hauptsächlich Westafrika, heute sehr beunruhigt sind über ein neues Abkommen, das wir in der Europäischen Union jetzt abschließen mit verschiedenen afrikanischen regionalen Organisationen und die darin bestehen, diese Gegenden noch dazu zu bringen, ihre Märkte noch weiter zu öffnen, noch mehr zu liberalisieren. Und die sind der Überzeugung, dass das absolut nicht zu ihrer Entwicklung beiträgt. Es ist ja ganz interessant, dass viele Leute in Deutschland und nicht zu Unrecht Angst haben, dass wir fürchterlich viele Steuergelder ins Ausland schicken, um allen möglichen Leuten mehr oder weniger zu helfen. Nur wird da oft auch Etikettenschwindel betrieben. Das heißt, man erzählt uns, man hilft Leuten. Nehmen wir das Beispiel Griechenland. Von den vielen Millionen, die nach Griechenland geflossen sind, haben die armen Leute in Griechenland praktisch nichts bekommen. Aber deutsche Banken haben einiges davon bekommen. Und Ähnliches sieht man auch bei vielen anderen sogenannten Entwicklungshilfe. Da wird zum Beispiel europäisches subventioniertes Milchpulver nach Burkina Faso geschafft. Das ist dann Entwicklungshilfe in Anführungszeichen. Dort wird natürlich ein Markt kaputt gemacht und die subventionierten Bauern bekommen dafür natürlich Geld. Das heißt, wir helfen eigentlich uns. Das ist das große Problem, das wir benennen, die Kohärenz der Politiken. Und dieses Prinzip ist im Artikel 208 des Lissabonner Vertrages dort eingeschrieben und das sagt aus, wir können nicht die Ziele in der Entwicklungspolitik dazu nicht machen mit den Politiken auf anderen Feldern. Wir müssen darauf Rücksicht nehmen. Aber es ist genau das, was in vielen Bereichen geschieht, weil wir Europa vieles zerstören mit unserer Handelspolitik, mit unserer Agrarpolitik, mit unserer Finanzpolitik und anderen Politiken, was wir versuchen, in der Entwicklungspolitik aufzubauen. Sie haben eben ein sehr gutes Beispiel da genannt. Hier ist gerade eine Mail eingegangen von Hans Karrenbauer, die man wohl bemerkt, ich glaube, ironisch verstehen muss. Er schreibt, wir leben in einer transatlantischen Wertegemeinschaft. Die Politik in Deutschland wird von ehrenwerten Menschen nach sozialen, demokratischen und sogar christlichen und sozialen Leitlinien ausgeübt. Also werden die von ihnen bezeugten schlimmen Zustände entschieden bekämpft von den Parteien und Politikern diesseits und jenseits des Atlantik. Ja, wie gesagt, es gibt sehr, manchmal sehr, sehr schöne offizielle Reden, die gehalten werden sonntags über Menschenrechte und so weiter. Aber wenn man dann ein bisschen da ankratzen geht und dann sieht man und man schaut sich ein bisschen die Politik an, die wirklich gegenüber den Entwicklungsländern betrieben wird, dann kann man sich nur an den Kopf fassen und sagen, wie wollen wir da irgendwie Menschenrechte weiterbringen? Wie wollen wir da Demokratie aufbauen? Und wenn man genau hinsieht, muss man feststellen, dass das genau in die falsche Richtung geht. Wir haben jetzt schon eine, gelinde gesagt, unnatürliche Tierhaltung. Soll so weitergemacht werden? Natürlich können wir nicht so weitergehen wie bis jetzt. Ich glaube, wir als Europäer, als Bürger unserer Demokratie ein Interesse daran, dass es zu einer gerechteren Welt kommt, einer gerechteren Verteilung der verfügbaren Ressourcen, dass es zu einer echten Entwicklung kommt, überall in Entwicklungsländern, auch in Afrika. Ich bin der Überzeugung, dass das auch im wohlverstandenen Interesse von uns Europäern ist. Dass wir Abstand nehmen müssen von unseren kurzfristigen merkantilen Interessen, die wir immer da wieder verfolgen. Wir haben auch Interesse daran, dass auch in Afrika es zu einer wirklichen Entwicklung kommt. Und mit Entwicklung meine ich Aufbau eines wirtschaftlichen Stoffes, das heißt von Produktionskapazitäten in der Landwirtschaft, in der Industrie. Und das können die Afrikaner nur hinkriegen, wenn es ihnen erlaubt wird, ihre Märkte während einer gewissen Zeit zu schützen. Mhm. Das ist genau das, was wir Europäer über Jahrhunderte praktiziert haben, um selbst hochzukommen. Und es ist genau das, was die Chinesen und die Südkoreaner gemacht haben, um ihre Entwicklung in den 40er, 50er, 60er Jahre weiterzubringen. Und es ist auch genau das, was die Amerikaner uns erlaubt haben zu betreiben in den 50er Jahren, als wir den Marshallplan da hochgebracht haben. Nun sagt man ja oft gar nicht mal so unlogisch, es gibt eine Art internationale Arbeitsteilung und es ist natürlich sehr, sehr viel effektiver, wenn wir jedes Land das machen lassen, was dort besonders gut zu machen ist. Also die einen bauen dann irgendwas an, die anderen haben eine Industrie, die tauschen sich alle im freien Welthandel aus und das nützt allen und ist letztlich effektiver und ressourcenschonender. Das ist, wie gesagt, in der Theorie logisch und richtig, aber eine Konkurrenz zwischen sehr ungleichen Leuten ist immer ein bisschen gefährlich. Ich würde jetzt auch nicht gegen Herrn Klitschko boxen oder so. Ja, das ist die sogenannte Theorie von David Ricardo. David Ricardo hat gesagt, wenn ein Land irgendwie besser gestellt ist, um Wein zu produzieren, soll dieses Land sich auf die Weinproduktion konzentrieren. Und wenn ein anderes Land besser ist, um Textilien zu produzieren, sollte es das tun. Und diese Theorie ist aufgegriffen worden und wurde verallgemeinert und wurde auch in der Landwirtschaft da einbezogen. Und das ist eine völlig falsche Theorie, die dazu geführt hat, den Entwicklungsländern nahezulegen seit den 80er Jahren, ihr sollt euch darauf konzentrieren, wo ihr einen Vorteil habt. Und ihr seid besser in der Produktion von Kaffee, Kakao, Bananen, Baumwolle, Blumen und. Und wenn es zu Nahrungsmitteln kommt, da geben wir euch den guten Rat, öffnet eure Märkte und importiert billige Waren aus dem Norden. Und das war die völlige falsche Strategie, die diesen Ländern da nahegelegt worden ist und die diese Länder ruiniert hat. Auch weil die Preise für die Exportprodukte regelmäßig gefallen sind und weil man Nahrungsmittel nicht mit irgend solchen Industrieprodukten zusammen vermischen kann. Das heißt, man braucht eben doch eine Art, wie Sie das nennen, Ernährungssouveränität. Das heißt, ein Land sollte schon versuchen, sich selbst ernähren zu können. Vor allen Dingen, wenn es ein armes Land ist, denn ein reiches Land kann leichter was zukaufen als ein armes. Ernährung ist eine strategische Finalität. Wir Europäer, als wir den gemeinsamen Markt gegründet haben, Anfang der 60er Jahre, wir haben gesagt, wir wollen von keinem abhängig sein, was unsere Nahrungsmittel anbelangt, auch nicht von den Amerikanern. Wir wollen das alles selbst produzieren und wir haben uns dementsprechend organisiert und schützen auch heute noch unsere Märkte gegen Billigimporte aus dem Ausland. Frage ist, wenn wir diese Art von Nahrungssouveränität praktizieren, Und die Chinesen mit Mao haben dasselbe gemacht. Wenn wir das bei uns tun, warum verwehren wir dieselbe Art und Weise unsere Nahrungsmittelproduktion aufzubauen in den Entwicklungsländern. Und das ist wirklich schade und sinnlos, was wir da gegenüber diesen Ländern über die letzten Jahrzehnte betrieben haben. Fragen an den Autor. Mich würde interessieren, die Meinung des Autors zu folgendem Thema. Sämtliche, fast alle Staaten der Welt zahlen im Moment, ich drücke es wirklich drastisch aus, sogenannte Begattungsprämien fürs zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Kind. Die Menschheit steuert auf 10, 11 Milliarden Bevölkerung zu. Die Welt hat überlebt Jahrhunderttausende mit einfachen Standards. Wann bringt man unseren Kindern endlich mal bei, was im Leben wirklich zählt? Mich würde interessieren, ob der Autor sich mal Gedanken darüber gemacht hat, wer durch diese Politik, durch diese Hamsterradpolitik, wer da ein Interesse dran hat und wer ab Montag wieder, wenn dieses Hamsterrad wieder läuft, ab Montagmorgen, wer davon wirklich profitiert, ob das der normale, einfache Mensch ist oder ob das gewisse Kreise sind, die also dieses Rad am Laufen halten aus absolut egoistischen und weltzerstörerischen Gründen. Ja, da sind verschiedene Ideen, die da reinfließen. Ich bin da ganz allgemein der Meinung, dass wir in unseren westlichen Ländern, in unserer Europäischen Union, in unseren Demokratien zu stark in die Abhängigkeit geraten sind von den Konzernen, von den multinationalen Firmen und mehr auch über die letzten Jahre gesehen von den Finanzmärkten. Und ich bin der Überzeugung, dass es unabdingbar ist, dass es unsere Regierungen verstehen, und ich hoffe, dass Jean-Claude Juncker in Brüssel da ein bisschen diese Richtung da zustande bringt, dass es zu einer stärkeren Regulierung, vor allem zuerst der Finanzmärkte kommt und zweitens zu einer stärkeren Regulierung auch dieser Konzerne, und dass die Interessen der Menschen da wieder irgendwie in den Vordergrund gerückt werden. Dass wir die Rechte auf Ernährung, auf Gesundheit, auf Erziehung da wieder in den Vordergrund stellen und nicht mehr die Interesse der Konzerne und so weiter. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir das immer wieder unterstreichen, wir als Bürger, als Bürgerinitiativen, Organisationen, um da Druck auszuüben auf unsere Parteien, auf unsere Regierungen, um es zu dieser unabdingbaren Entwicklung kommen zu lassen. Und es gibt ja durchaus positive Ansätze, die Sie in Ihrem Buch schildern. Also Sie haben China schon erwähnt, auch Vietnam ist ein zum Teil sehr positives Beispiel in Ihrem Buch. Oder auch Kenia, das heute eben in ganz anderem Zusammenhang in den Schlagzeilen ist. Ich habe ein Kapitel in Ihrem Buch gefunden, wie Kenia bei der Milch zur Selbstversorgung gelangte. Kenia ist ein interessantes Beispiel, wo Länder sich auf einen eigenständigen Weg bewegen können. Kenia hat die Zölle für Milchpulverimporte von 20% auf 60% erhöht und es fertiggebracht, die Produktion von Milch in Kenia 100% selbst zu gestalten. Kenia ist sogar zu einem Exporteur von Milch geworden, und das kann als Beispiel dienen für andere Länder, hauptsächlich in Westafrika, wo immer noch sehr viel und mehr Milchpulver importiert wird, auch aus unserer Europäischen Union. Und wir drängen darauf, dass wir das immer noch tun können, wie wir das mit Burkina Faso zum Beispiel getan haben. Kenia ist ein gutes Beispiel, wie es anders auch gehen kann. Es bleibt nur zu hoffen, dass große internationale finanzielle Organisationen wie die Weltbank und der Internationale Währungsfonds da immer mitmachen. Mhm. 2003 wollte Ghana zum Beispiel die Zölle für Reisimporte von 20% auf knappe 25% heraufsetzen und von 20% auf 40% für die Importe von Geflügelfleisch. Da war eine Delegation des Internationalen Währungsfonds in Accra und hat der Regierung nahegelegt, gefragt, seid ihr sicher, dass das im Interesse ist, der Armutsbekämpfung? Die waren im Begriff, ein neues Kredit mit denen zu verhandeln, und das Endresultat war, dass die Regierung von Ghana von dieser Verstärkung der Zölle völlig abgesehen hat. Es ist ganz interessant, dass so viele Leute hier anrufen und auch Mails schicken. Das zeigt, dass doch viele verstanden haben, dass wir hier auch über unsere eigenen Interessen sprechen und nicht nur über die Interessen von Leuten in anderen Ländern. Wir sprechen in Fragen an den Autor heute mit Dr. Jean Faider zu seinem Buch Mordshunger, erschienen bei Westend, Preis 17,99. Und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Christoph Gräber aus Sulzbach, Ludger Stockmann aus Saarbrücken und Astrid Gussmann aus St. Ingbert. Noch ein Anruf bitte. Wie kann ich mit meinem Verhalten dazu beitragen, dass sich etwas bessert? Ich glaube, jeder Bürger kann etwas tun. Er kann erstens zum Beispiel diejenigen, die er gewählt hat, zum Bundestag oder zum Europaparlament anrufen, anschreiben und sagen, wie ist deine Haltung in dieser Angelegenheit, zum Beispiel der europäischen Agrarpolitik, die Interessen der kleinen Bauern im Süden so stark schädigt. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit besteht darin, dass wir jeden Tag beim Mittagstisch uns fragen, was kommt auf den Teller? Ist da Gift auf dem Teller oder sind das gesunde Produkte? Wie ist das produziert worden? Und nach orientieren wir uns auf eine gesunde Ernährung, biologisch produziert, und vermitteln das auch unseren Nachbarn und organisieren uns mit der Nachbarschaft, mit den Leuten in der Nachbarschaft, in unserer Lokalität, unsere Gegend, und machen dort eine Organisation. Wir können uns auch in anderen Bürgerinitiativen beteiligen, die bestehen. Wir haben zum Beispiel gesehen, jetzt im Januar in Berlin gab es eine Riesenveranstaltung von über 50.000 Leuten, die haben da mitgemacht, die sich eingesetzt haben für eine neue Landwirtschaft, für eine organische Landwirtschaft, weg von der industriellen Landwirtschaft und so weiter. Und da haben eine sehr, sehr große Zahl von verschiedenen Organisationen, von Bürgerinitiativen, von Nord-Süd-Organisationen da mitgemacht. Ich glaube, da gibt es die Möglichkeit für jeden Bürger in diesem Lande, sich zu beteiligen. Wie geschunden müssen Tiere werden, um eine wachsende Menschheit ernähren zu können? Wie geschunden, also wie schlecht behandelt Tiere werden müssen. Ich meine, das ist ja jetzt schon der Fall. Also wer weiß, wie heute Geflügel zum Beispiel aufgebracht wird, der würde wahrscheinlich gar nichts mehr essen. Ja, ich glaube, wir haben ein großes Problem in der industriellen Landwirtschaft, in der sogenannten bodenlosen Tierproduktion, wo Geflügelproduktion gemacht wird, wo Schweinefleischproduktion betrieben wird, wo auch sonstige Tiere produziert werden. Und das ist verbunden mit einer sehr bedenklichen Art und Weise, mit diesen Tieren umzugehen. Und ich glaube, es gibt eine Reihe von Tierorganisationen, die sich mit diesem Problem zu Recht beschäftigen. Und ich glaube, wir müssen zusehen, dass die bestehenden Direktiven von Brüssel da strikter eingehalten werden. Und wir müssen immer sehen, dass auch die Konsequenzen von einer solchen Tierhaltung auch auf die Umwelt mit der Gülleproduktion, dass das in andere Bahnen da irgendwie orientiert wird. Das zeigt sehr, sehr große Probleme für die Umwelt heute auf. Viele Länder in Deutschland haben da mit zu tun, werden nicht mehr damit fertig. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir von dieser bodenlosen Tierhaltung da wegkommen und in einer tierfreundlicheren Art und Weise es fertig bringen, mit diesen Tieren umzugehen und diese zu hochzubringen. Wir haben noch Zeit für einen Anruf. Flüchtlingsströme aus Bürgerkriegsgebieten, aber auch eine längst begonnene Armutswanderbewegung erinnern daran, dass die wirtschaftlich entwickelten Länder alleine schon aus Gründen eigenen Wohlergehens und eigener Sicherheit an zweierlei interessiert sein sollten. Der Vermeidung von Konflikten und Kriegen in anderen Teilen der Welt und der Vermeidung eines riesigen globalen Wohlstandsgefälles. Unter anderem auch vor diesem Hintergrund erweist sich eine Politik, die auf Teufel komm raus auf das Spiel des freien Marktes setzt, nicht nur als ethisch bedenklich, sondern auch auf längere Sicht zumindest als alles andere als im Interesse der eigenen Bürger. Wie sehen Sie das? Ich bin damit völlig mit Ihnen in meinem Verständnis. Dann kann ich vielleicht gleich anhängen, eine Mail von Sonja Kolling-Boost aus St. Ingbert. Sie fragt, wie das überhaupt möglich ist, dass weltweit agierende Konzerne eine höhere Verfügungsgewalt über die Rohstoffe bestimmter Staaten erreichen als die nationalen Regierungen. Das Problem ist natürlich, dass wir in unserer Globalisierung die Konzerne sich weltweit ohne Problem organisieren können. Während die Politik ist immer noch mit nationalen Staaten verbunden. Und dass die regionale Zusammenarbeit europaweit gesehen und vor allem international gesehen über die UNO noch ungenügend ist. Und ich glaube, da müssen wir noch viel tun, um da irgendwie eine größere Kraft zusammenzubringen, um die notwendige Organisation da hinzukriegen. Ich denke, das Problem liegt auch zum Teil daran, wir denken immer, wenn es über Armut in der Welt geredet wird, ja gut, das sind jetzt ein paar Gutmenschen, das sind ein paar Moralisten, die aus guten moralischen Gründen jetzt darüber jammern, dass da Not herrscht. Und wir sehen oft gar nicht, dass diese Not mit unserer Not was zu tun hat, dass diese Vernichtung der bäuerlichen Landwirtschaft zu Flüchtlingsströmen führt, die dann wieder zur Einwanderung führt, die Einwanderung führt zu Dumpinglöhnen und so weiter. Das heißt, wir sehen einfach manche Zusammenhänge nicht. Genau, das ist ein Teufelskreis, den es in der Realität gibt. der aber für viele noch sehr schwer ist einzusehen, aber es ist die Realität und wir haben uns zu bemühen, glaube ich, und ich versuche das über mein Buch, das den Leuten klarzumachen. Ich sage den Leuten zum Beispiel, dass Lampedusa nicht nur ein Problem ist von unserer Migrationspolitik, von der Art und Weise, wie die Frontex-Problematik da organisieren wollen, das hat auch viel zu tun mit dem, was wir tun und nicht tun in Afrika selbst, um den Leuten da eine Perspektive helfen aufzubauen. Und das genau tun wir heute nicht. Und es ist in unserem Interesse, das zu tun. Und da müssen wir unsere Politik da umbauen und eine andere Art und Weise, mit diesen Leuten umzugehen, da aufbauen. Und da geht es ja nicht zuletzt auch um Dezentralisierung. Die kommen ja auch aus einem sehr kleinen Land, Luxemburg. Und wir kleinen Länder, Saarland ist ja auch sehr klein, wir müssen halt immer gucken, dass wir nicht untergebuttert werden im Konzert der ganz Großen. Und wir müssen uns eigentlich auch immer dagegen wehren, dass noch größere Konzentrationen entstehen, als jetzt schon da sind. Ja, ich glaube, wir müssen uns dementsprechend auch organisieren. Wir sind ja Teil alle von Europa, von einer Europäischen Union. Und es ist ja auch vieles, was dort passiert. Und was dort passiert, ist nämlich, dass es dort eine sehr große Kompetenz gibt, um den Handel weltweit zu organisieren. Mit der Unterstützung natürlich der 28 Regierungen. Und ich glaube, es ist eine sehr große Notwendigkeit, dass es doch zum Umdenken kommt und dass wir doch wegkommen von den kurzfristigen merkantilen Handelsinteressen und unsere langfristigen Interessen sehen und versuchen, den Entwicklungsländern da wirklich beizustehen, um eine eigene Wirtschaft mit eigenen Produktionskapazitäten aufzubauen. Sind die denn unabhängig genug von den großen Konzernen, über die sie ja dann auch bestimmen müssen? Es gibt immer Interessenkonflikte. Und in Brüssel weiß ich das, die hohen Beamten, die dort in dieser Direktion sind, bevor sie irgendwie ein Handelsabkommen angehen und dem Ministerrat ein Mandat unterbreiten, die richten sich an die Konzerne und sagen, was können wir für euch tun? Und die Konzerne sagen natürlich, ja, wenn wir da einen stärkeren Zugang zu diesem oder dem Markt bekommen können, das wäre sehr gut. Und die Kommission, die macht das. Und was die Kommission nicht macht, ist, dass sie eine globale Analyse macht mit den Interessen, den Gesamtinteressen von Europa gegenüber diesen Entwicklungsländern und über diesen Weg zu ganz anderen Resultaten zu kommen hätte. Das war in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio Dr. Jean Faider zu seinem Buch Mordshunger, wer profitiert vom Elend der armen Länder, erschienen bei Westend, Preis 17,99. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, wird morgen auch als Podcast angeboten. Sie können sie dann im Internet für sich runterladen, auf Ihren Computer, bei sich speichern und in Ruhe nochmal anhören. In unserem Klassiker-Podcast-Fach von Fragen an den Autor empfehle ich Ihnen mal eine Sendung von 2005 sich nochmal anzuhören. Sepp Holzer zum Thema Permakultur. Permakultur, das ist eben genau auch ökologische Landwirtschaft auf Dauer. Die Diskussion hat schon begonnen im Internet unter www.sr2.de in unserem Diskussionsforum. Auf SR2 folgt gleich das Konzert. Ja, und am nächsten Sonntag sprechen wir mit Guido Steinberg, er hat ein Buch geschrieben, Al-Qaidas deutsche Kämpfer. Das ist ganz interessant, hier in Deutschland werden viele Kämpfer rekrutiert, auch viel Geld gesammelt für den Heiligen Krieg. Deutsche haben in Afghanistan schon gegen Deutsche gekämpft. Was ist also, wenn Kämpfer für den islamischen Staat in Anführungszeichen zu uns zurückkommen wollen? Werden in Pakistan ausgebildete Terroristen gezielt nach Deutschland geschickt? Welche Strategien brauchen wir für die Abwehr der Gefahren? Sie merken, das ist also auch ein sehr spannendes und sehr kontroverses Thema. Al-Qaidas deutsche Kämpfer, Guido Steinberg, am kommenden Sonntag. Schönen Sonntag, schönes Weiterhören wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.